bin in die Hand. Das zeigte dich vor ein paar Jahren. Ich hab dich kaum erkannt. Dinge fielen mir wieder ein und ich spürte die Melancholie, wie sie in mir aufkam, nicht nur im Kopf, sondern auch im Sinn. Hingeschwind.